Angesichts so vieler Belege für frühere, innovative Besiedlung durch Menschen und die Bewirtschaftung der tropischen Wälder rund um die Welt sind wir gezwungen, die Frage zu stellen: Warum halten wir sie heute häufig für leer und durch die Gegenwart von Menschen verletzbar? Die Antwort findet sich in den historischen Abläufen der letzten 500 Jahre, als Europa und die tropische Welt auf Kollisionskurs gingen. Krankheiten, Kriege und Mord verwüsteten Städte und Dörfer der indigenen Bevölkerung. Kapitel 10. Durch einen neuen, profitorientierten Umgang mit tropischen Landschaften wurden die Wälder von Bergbau- und Monokulturplantagen verdrängt, ihre Böden erodierten und sie wurden zum Schauplatz von Zwangsumsiedlung und Zwangsarbeit im Rahmen des transatlantischen Sklavenhandels. Kapitel 11. Die Verbreitung imperialistischer und kapitalistischer Kräfte in den gesamten Tropen führte zu zerstörten Landschaften, einem Wohlstandsgefälle zwischen der Westhälfte Europas und Nordamerika auf der einen Seite und der tropischen Welt auf der anderen, zu Rassendiskriminierung und Gewalt, zur Abwertung des Wissens der Indigenen und zu einem deutlichen, von Menschen gemachten Klimawandel, der vielleicht die wichtigste ökologische, gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist. Kapitel 11 und 12. Außerdem verleitete sie uns zu der falschen Schlussfolgerung, solche Lebensräume könnten keine große Zahl von Menschen ernähren. Viele Hörer machen sich zwar sicher bereits große Sorgen um die Umwelt und den Niedergang der tropischen Wälder, manch einer hat aber höchstwahrscheinlich immer noch bis zu einem gewissen Grad das Gefühl, sich in sicherer Entfernung von einigen der ältesten Landlebensräumen zu befinden. Tatsächlich waren unangenehme Arbeitsbedingungen, dichte Vegetation und schwierige Orientierung, also genau das, was Viktor und ich auf unserer Amazonas-Expedition erlebten, oftmals ein Hindernis für die Erkundung der tropischen Wälder und ihrer Geschichte. Dieses Hörbuch wird sich aber damit beschäftigen, wie die neuesten wissenschaftlichen Fortschritte, von Laser-Luftaufnahmen, Airborne Laser Scanning, bis zur Pflanzengenetik, uns den Weg durch die Baumkronen ebnen. Und es wird uns zeigen, wie diese Lebensräume in Wirklichkeit jeden Zentimeter unseres Lebens beeinflussen, ganz gleich, wo wir uns befinden. Unsere Küchenschränke sind voller Lebensmittel, die ihre Entstehung den tropischen Wäldern verdanken. Unser Weg zur Arbeit hängt von dem Latex ab, der aus tropischen Bäumen gewonnen wird. Und unsere Entscheidungen als Verbraucher, von Möbeln bis zu Schönheitsprodukten, beeinflussen auch heute noch Natur und Ausdehnung der tropischen Lebensräume. Aussterben, Entwaldung und Feuer in solchen Umgebungen scheinen vielleicht weit entfernt zu sein, wenn wir davon in den Nachrichten hören. Aber der Verlust der tropischen Wälder und das Erbe der Kolonialzeit, die heute ihre kritische Lage prägen, wirken sich nicht nur am anderen Ende der Welt auf das Klima und das Leben der Menschen aus, sondern auch auf unser eigenes Wetter, unsere Politik, unsere Wirtschaft und unsere Luft. Von Manila bis München, von Colombo bis Cardiff und von Nairobi bis New York. Dieses Hörbuch möchte Sie davon überzeugen, dass die Geschichte der tropischen Wälder auch unsere Geschichte ist. Aber bevor wir uns auf den Weg machen, ist es an der Zeit, 500 Millionen Jahre in die Vergangenheit zu blicken. In eine Zeit, in der Pflanzen noch nicht die Landflächen der Erde zierten und alles ganz anders aussah als heute.